Kundgabe 5963. Empfangen durch Bertha Dudde am 21.05.1954. Liebe. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir. In der Vereinigung mit mir findet ihr euren Frieden. Euer Sehnen ist gestillt, so wie ihr euch eins wisset mit mir, so ihr euch mir verbunden habt, durch die Liebe oder inniges Gebet, das im Geist und in der Wahrheit zu mir emporgesandt wird. Das Gebet ist der Wille nach der Verbindung mit mir, Liebeswirken aber die Erfüllung, denn wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm. Die Liebe ist das Größte, und vom Wirken in Liebe ist alles abhängig, was mit Ausreifen der Seele, mit Rückkehr ins Vaterhaus und ewiger Seligkeit bezeichnet wird. Und so ihr euch nur immer die Worte vor Augen haltet, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in mir und ich in ihm, so ihr nur immer daran denket, dass ich selbst die Liebe bin, dann wird euch auch das Erfüllen meiner Liebegebote als Wichtigstes erscheinen. Dann werdet ihr euch bemühen, in der Liebe zu leben, um dadurch mit mir auf ewig verbunden zu sein. Die Liebe ist alles. Sie ist Erlöserkraft. Sie ist Licht. Sie ist das göttliche Prinzip, der Mittelpunkt der ewigen Ordnung. So ein Mensch ohne Liebe dahin lebt, ist er völlig aus der Ordnung gekommen. Er ist völlig Gott entgegengesetzt in seinem Denken und Handeln. Er ist blind im Geist, das heißt erkenntnislos, und er ist unerlöst in den Händen des Gegners, der ihn von jeglicher Seligkeit ausscheiden will. Die Liebe bin ich selbst, die Lieblosigkeit ist mein Gegner. Und wer also das Verlangen hat, mit mir vereint zu sein, wer mich erringen will, der muss in der Liebe leben, denn dann muss ich auch bei ihm sein, weil die Liebe meine Ursubstanz ist von Ewigkeit. Wohl teile ich ungemessen Gnaden aus, wohl schenke ich euch, was ihr nicht verdienet und nicht von selbst anstrebt. Doch alle meine Gnadengeschenke sollen nur das eine bewerkstelligen, dass ihr zur Liebe euch gestaltet. Denn ob ich euch auch alles schenken möchte, ohne Liebe bliebet ihr dennoch tot. Ohne Liebe bliebet ihr gerichtete Wesen. Ihr bliebet immer nur meine Geschöpfe, könntet aber nimmermehr meine Kinder werden. Die Liebe erst bringt das Vergöttlichen meiner Geschöpfe zustande. Die Liebe erst kann uns einigen. Ansonsten ihr immer nur außerhalb von mir als isolierte Wesen ein unglückseliges Dasein führet. Und darum ist das erste und vornehmste Gebot: Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Und von dem Erfüllen jenes Gebotes hängt euer Geisteszustand ab, auf Erden schon und dereinst in der Ewigkeit. Darum gab ich meinen Jüngern den Auftrag, hinauszugehen in die Welt und den Menschen meine göttliche Liebelehre zu verkünden. Darum lebte ich selbst den Menschen auf Erden ein Leben in Liebe vor und besiegelte diese meine Liebelehre mit dem Tode am Kreuz, den ich für meine Mitmenschen erlitten habe, aus übergroßer Liebe, weil ich ihre endlose Not erkannte und ihnen helfen wollte. Und solange ihr Menschen diese meine Gebote unbeachtet lasset, könnet ihr nicht zur Seligkeit gelangen. Und ob ihr euch noch so tief demütigt und euch vor mir in den Staub werfet, mich um Erbarmen bittet. Ich liebe euch mit einer nicht mehr zu überbietenden Liebe, und ich will euch alle gewinnen für mich. Doch nur in der von euch erwiderten Liebe besteht meine Seligkeit, und diese müsstet ihr mir freiwillig schenken. Und eurer Bitte um Erbarmen muss das Verlangen zugrunde liegen nach mir, weil ihr mich liebet und weil ihr erkennet, in welch weitem Abstand von mir ihr euch noch befindet. Ihr müsstet mich zu erreichen suchen, ihr müsstet wollen, die Vereinigung mit mir zu finden, und ihr müsstet darum selbst in der Liebe leben, ansonsten eine Vereinigung niemals stattfinden kann. Bedenket, dass ihr die ewige Liebe selbst mit jedem Liebewerk an euch zieht, dass sie aber nicht in eure Herzen eintreten kann, wenn dieses noch völlig dem Urwesen Gottes widersprechend geartet ist. Nur durch die Liebe schließet ihr euch mit mir zusammen, und daran solltet ihr denken und das Liebegebot als Wichtigstes zu erfüllen suchen. Ihr solltet wissen, dass ohne Liebe kein Mensch selig werden kann. Amen.